Gehs Leber Gehs. Gehs Leber Gehs. Ich schau einmal voraus, schau voraus in die Pause. Da seh ich nur dich, seh nur dich, meine Jause. Mir trieft schon der Gaumen, wenn ich an dich denke. Fresse Käse, lieber Käse, zwar die ganze Palette. Deine Augen, dein Mund und deine Nase. Oh mein Gott, was ist das? Seh ich etwa Haare und das Schwein packt dich ein. Ich werd dich gleich mal befreien. Ich sag dir eins, Baby, nur in meinem Mund kann's sein. Bekomm ich dich nicht gleich, werd ich heut weinen. Baby, ich werde dir immer treu bleiben. Denn der Bekannte ist ein Scheiß, der ist gar nicht nice. Ich pack dich ein, Baby, ich liebe dein zartes Fleisch. Und ich bringe diese Question ein. Welche? Schatz, willst du mein Mittagessen sein? Ja, yeah, okay. Ich hab gehofft, dass wir uns finden und dann fand ich dich. Wow. Im Container auf dem Straßenstrich. Yeah. Und du warst angeschifft. Shit. Doch ich fand nicht, dass du ranzig bist. Nein. Ich hab dich angeblickt. Was? Und wir verstanden sich. Yeah. Und jetzt weiß ich, was Liebe an der Tanke ist. Wow. Weil ich sogar meine Tante frisst. Yeah. Weil ich sogar meine Tante frisst. Weil ich sogar meine Tante frisst. Yeah. Weil ich sogar meine Tante frisst. Wow. Weil ich sogar meine Tante frisst. Yeah. Weil ich sogar meine Tante frisst. Wir zwei fürs Leben. Wow. Yeah. Sich gemeinsam übergeben. Mehr als einfach drüber reden. Ja. Innerein aus Schweden. Wow. Innerein aus Schweden. Yeah. Es sind Innerein aus Schweden. Wow. Innerein aus Schweden. Yeah. Innerein aus Schweden. Wow. Innerein aus Schweden. Mehr als einfach drüber reden. Denn es hat Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Mehr als einfach drüber reden. Innerein aus Schweden. Mehr als einfach drüber reden. Lass dich gemeinsam übergeben. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Ich sag's dir, diesen Frass kommt immer jeden Tag. Einen Zahn, Frauen sind noch nebensach, nebensach. Ketchup, Senf oder Mayonnaise? Na, einfach pur, einfach Leberkäse. Die Verdauung bei dem Scheiß ist eine ewige Geschichte. Ist weder, es Mist, ich hab Tränen im Gesicht. Ohne er würde ich krepieren. Ah, ohne Leberkäse würde ich meinen Verstand verlieren. Ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's, ich lieb's. Käse, Leberkäse ist das Beste, was gibt's. Und wenn's so dick, sind die Reste am Mist. Wir zwei fürs Leben, yeah. Sich gemeinsam übergeben. Mehr als einfach drüber reden. Ja. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Yeah. Es sind Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Yeah. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Mehr als einfach drüber reden. Denn es hat Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Mehr ist einfach drüber reden. Innerein aus Schweden. Mehr ist einfach drüber reden. Lass dich gemeinsam übergeben. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden. Innerein aus Schweden.